Glaubst du, wir können nochmal unseren Bassisten holen? Ich rufe ihn. Ich habe gerade eine SMS bekommen. Johnny ist auf dem Weg nach Koblenz gestorben. Er ist auf einer Kreuzung. Spielen wir ihn einem Gedenklied? Ja, eine Impro-Version. Ja, Impro. Improvisation, komm her. Das Auto überfuhr unseren Bassisten. Deswegen ist dieses Lied auch nicht beschissen. Nein, es ist unser Outro. Es ist das Lied, das wir am Ende spielen. Wir hätten euch gerne noch etwas mehr entertained. Doch leider ist uns das vergönnt, denn wir haben keine Zeit. Wir müssen leider nach Hause gehen, denn wir haben großen Durst. Und wir wollen auch mal einen Wodka über diesen Durst trinken. Gin Tonic wäre auch okay. Oh, nee. Wäre auch okay. Mein Handy klingelt schon wieder. Oh, scheiße. Ich geh mal ran. Alter, lass das Handy aus. Wir sind gerade im Konzert. Das ist nur ein Lied. Aus dem... Meine Mutter hat mir vorhin gesagt, ich spüre nicht doch. Was soll sonst noch passieren? Ich habe das Handy noch nicht ausgeräumt. Es gibt mir richtig Ärger, wenn ich zu Hause bin. Wo ist das Problem? Heute komme ich auch richtig spät. Wo ist das Problem? Bist du bei meiner neuen Beziehung oder was? Du bringst den Text gerade völlig durcheinander. Mensch, wie sollen wir denn jetzt wieder auf den Bassist zurückkommen? Ich aus, was ich eigentlich sagen wollte, wir können eigentlich spielen, was wir wollen. Wir stehen einfach auf der Bühne und wir spielen, was wir wollen eigentlich. Und wir stehen auf der Bühne. Und es ist eigentlich egal, was wir spielen, das klingt immer geil. Kevin, hey Kevin, halt doch endlich das heißt, deine Fresse. Wir so stehen, wir stehen hey quasi Kevin, mitten im Leben. Das hey ist quasi, Kevin, wo wir geboren sind. Halt doch endlich deine Fresse. Und dann laufen hey wir die Straßen Kevin, dieses Lebens. Hey und wissen, Kevin, was auf den Straßen halt dieses Lebens passiert. Deine Fresse. Da war plötzlich ein hey Auto, Kevin, ein hey Auto. Fuhr unseren Bassisten. Deswegen ist dieses Lied auch nicht beschissen. Nein, es ist unser Outro. Unser Outro. Unser verdammtes Outro. Wir spielen es am Ende. Und dann sind wir plötzlich tot. Oh, unerwartet. Na gut, wenn ihr wollt. Spielen wir noch eins. Wir hätten mit allem gerechnet.